Seele mich erleuchtet. Hätte die Rex durch Gewalt. Chunks brauchen Stoff, um sich zu betäuben. Ich habe Thoughts, die alles tun. Hören auf Befehle, wie in der Army. Safety first, ich komm mit Submachine Gun auf deine Party. Du siehst mich, meinen Whip, lenken Penner, also renn gleich. Red Dot auf meiner Tech, nein. Ich bin ein Savage, Gunshots werden lauter. Chillen im Treppenhaus. Ho, ich slang das Powder, du turnst ab in nem Club und ich klau dir den Schmuck. Wir sind auf dem Weg zum Corner Store in unserer Hood. Ich pushe die Keys, pushe die Keys mit meinen G's, mit meinen G's. Dein Rap ist peinlich und zudem schwule Musik. Ich bin bereit für nen Homicide, Homes, du weißt, ich bin ein Nerdo. Drop dein Mixtape, ist es offiziell Homo-Zeit. Du Schuchtel, Gangster-Shit. Ich hab eine AK im Trunk von dem Whip. Guck uns schief an und ich schlag dir den Grip ins Gesicht. Auf dem Screens herrscht Krieg, doch ich bin ready. Mac 10 dabei, ich bin Tommy Vercetti. Business mit der Mafia, Bricks flippen, Alter. Gangkriege gehören für meine Squad zum Alter. Auf den Streets herrscht Krieg, doch ich bin ready. Mac 10 dabei,